War dies das letzte Tablett mit den Edelsteinen, Fletcher? Ja, das war der Rest, Mr. Bradley. Dann hätten wir ja alles sicher im Safe. Schön, schalten Sie die Anlage ein. Innentür zu. Haupttür. Danke, Fletcher. So, meine Herren, jetzt noch unser prächtiges Dreifach-Kombinationsschloss und wir können beruhigt schlafen. Bitte, Jordan. Okay. Hicks? Und meine Wenigkeit. Bestens, das hätten wir. Dann brauchen Sie mich heute nicht mehr, Mr. Bradley. Nein. Ach, noch einen Augenblick. Ich muss Ihnen noch etwas sagen, Fletcher. Nichts Erfreuliches, leider. Ja? Bitte? Es wird Ihnen, fürchte ich, unerwartet kommen, aber der Vorstand der Diamantenimportgesellschaft Jordan, Hicks und Bradley ist leider zu der Auffassung gelangt. Unsere laufenden Unkosten sind zu hoch, Fletcher. Wir sind kopflastig. So ist es. Wir zahlen ihn selbstverständlich noch den kommenden Monat. Und der Scheck, hier bitte, das ist als kleine Übergangshilfe gedacht. Ich soll entlassen werden? Ja, wir brauchen eben mit dieser neuen Anlage niemand mehr, der speziell für die Sicherheitsüberwachung angestellt ist. Ich verstehe. Und ab wann soll ich? Wir halten es für das Beste ab sofort. Wenn schon, denn schon. Ab sofort? Das heißt, ab heute? Ich denke schon. Sie sind mit den Routine-Dingen ja auf dem Laufenden, oder? Ja. Dann sehe ich kein Problem. Die kleinen sonstigen Aufgaben kann Wiltshire mit übernehmen. Ja, ich glaube, dann hätten wir es, meine Herren. Kopf hoch, Fletcher. Ein Mann mit Ihren Fähigkeiten. Sie finden doch leicht etwas anderes. In meinem Alter? Wir wollen in gutem Einvernehmen scheiden, Fletcher. Schlagen Sie ein. Ja? Nein. Ach, du liebe Zeit. Was haben Sie erwartet? Ich hätte Krawall gemacht an seiner Stelle. Aber gehen wir, es ist spät. Auf dem Gangtischchen, da liegt ein Brief für Sie. Wieder eine Firma, die auf meine Dienste verzichten kann, vermutlich. Oder vielleicht auch mal was Erfreuliches. Nach den Erfahrungen der letzten 4 Wochen, Mrs. Mack. Stellenvermittlung Express. Habe ich dahin überhaupt geschrieben? Naja, vielleicht unter Chiffre. Es waren ja so viele. Unter Bezugnahme auf Ihre kürzliche Bewerbung glauben wir Ihnen jetzt etwas Passendes anbieten zu können. Wir bitten Sie, sich am 15. des Monats um 11 Uhr vormittags bei unserem Mr. Mary einzufinden. Na, sehen Sie. Am 15.? Aber das ist ja heute. Na? Ich muss sofort los, Mrs. Mack. Sie haben doch noch gar nicht gefrühstückt. Keine Zeit mehr. Halten Sie mir die Daumen. Das könnte endlich doch etwas sein. Stellenvermittlung Express, guten Tag. Oh, es tut mir leid, Miss Lowe, die Stelle ist bereits vergeben. Aber vielleicht haben wir morgen etwas für Sie. Ja, natürlich. Auf Wiederhören. Ja, bitte. Guten Tag. Mein Name ist Fletcher. Ich soll mich bei Mr. Mary melden. Haben Sie einen Brief bei sich? Hier. Bitte sehr. Danke. Sekunde, bitte. Mr. Fletcher ist hier, Mr. Mary. Soll bitte hereinkommen. Okay. Erste Tür rechts. Er erwartet Sie. Danke. Ach ja, doch, ja, ich habe ja auch nur zwei Hände. Stellenvermittlung Express, guten Tag. Herein. Mr. Mary? Ganz richtig. Mein Name ist Fletcher. Mr. Fletcher, ich freue mich. Kommen Sie, bitte kommen Sie. Punkt 11, das lobe ich mir. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie haben noch nichts Festes. Nein. Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten? Oh, sehr freundlich. Vielen Dank. Aber nicht doch, es ist mir ein Vergnügen. Ja, Mr. Mary? Könnten Sie uns zwei Tassen Kaffee verschaffen? Das Telefon klingelt gerade. Macht nichts, dann lassen Sie es eben klingen. Das tun Sie ja auch, wenn Sie daneben sitzen. Und bitte so rasch wie möglich, ja? Wirklich, es ist außerordentlich nett von Ihnen, dass Sie gleich gekommen sind. Also, ich war ja schon bei einer Reihe von Vermittlungen, seit ich meinen Posten verloren habe, Mr. Mary, und ich kann nicht sagen, dass ich irgendwo auf Interesse gestoßen bin. Ja, da hätten Sie eben gleich zu uns kommen sollen, mein Bester. Wir nehmen übrigens 10%. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. 10%? Unsere Gebühr. 10% Ihres Verdienstes. Das ist das Übliche. Aha. Ja, wenn wir keinen Job verschaffen, kriegen wir keinen Penny. Also auf die faule Haut legen können wir uns nicht. Ja, natürlich. Jean soll schon mal den Vordruck fertig machen. Jean? Hallo, Jean! Herein. Ja, wo stecken Sie denn wieder? Ich habe Ihren Kaffee organisiert. Ja, dann stellen Sie ihn hier her. Und schreiben Sie bitte für Mr. Fletcher einen Auftragsvordruck aus. Jawohl. Ihr Telefon? Das höre ich auch, ich bin ja nicht taub. Ja, in Wirklichkeit ein Herz aus Gold. Wenn man die Geduld hat zu schürfen. Ja, bitte sehr, Ihr Kaffee, Mr. Fletcher. Vielen Dank. Eine fürchterliche Brühe. Wir haben unten so einen Automaten. Ja, früher hat Jean ihn selbst gemacht. Aha. Ja, da war er noch schlechter. Mhm. Ja, wenigstens heiß und nass. Wie lange waren Sie bei Ihrer letzten Firma? 19 Jahre. 19 Jahre. Und von einem Tag auf den anderen nicht mehr gebraucht. Das ist scheußlich, scheußlich, scheußlich. Ja. Aber jetzt helfen Sie mal meinem Gedächtnis auf die Sprünge. Womit hat Ihre Firma gehandelt? Sportschuhe, nicht wahr? Großer Gott, nein. Brillanten. Ach ja, Brillanten, richtig, richtig. Diamantenimportgesellschaft Hicks, Jordan und Bradley. Ja, das ist ja interessant, ja. Und Sie waren für die Sicherheit verantwortlich? Bis der neue Tresor installiert wurde. In welcher Größenordnung lag denn der Wert, für den Sie verantwortlich waren? Kurz bevor ich entlassen wurde, hat man die Versicherungssumme auf 800.000 Pfund Sterling erhöht. Der de facto Bestand war aber nicht selten sogar noch höher. Äußerst interessant, ja. Und nach 19 Jahren hingebungsvollen Dienstes gibt man Ihnen also einen Tritt? Einen Tritt, um ein paar Pfund laufende Unkosten zu sparen? Also wenn das die Quittung für Ehrlichkeit und Anstand ist, darf sich niemand wundern, wenn die Menschen zunehmend Geschmack am Verbrechen finden. Sind Ihnen auch schon Gedanken gekommen in diese Richtung, Mr. Fletcher? Nein, eigentlich nicht. Ja, dann wird's aber Zeit, ne? Höchste Zeit. Also wenn ich kein solcher Feigling wäre, dann würde ich Jean noch um eine Tasse Kaffee ersuchen. Ja. Sie können es wahrscheinlich nun schon gar nicht mehr erwarten, meinen Vorschlag zu hören. Ja, bitte. Wie hoch wäre denn das Gehalt? Kein Gehalt, nein. Eine Sache auf Provisionsbasis. Rein auf Provisionsbasis. Ah, ich glaube aber, das ist nicht ganz aber das Richtige. Aber Mr. Fletcher, aber so wenig Vertrauen in Ihre eigenen Talente? Was für eine Art Tätigkeit soll denn das sein? Na ja, jedenfalls eine sehr andere als Ihre bisherige. Sozusagen eher das Gegenteil. Ja. Aber was Sie tun, ist ja für Sie wohl nicht das Ausschlaggebende. Nein, ich bin zu allem bereit. Solange es mich nicht mit dem Gesetz in Konflikt bringt. Oh, Sie machen es mir nicht gerade leicht, Mr. Fletcher. Hat es irgendwie mit Verkauf zu tun? Oh nein, nein. Wir würden Ihre besonderen Kenntnisse honorieren. Welche Kenntnisse? Ja, Sicherheitsvorrichtungen für Diamanten. Und mit wie viel Verdienst könnte ich rechnen? Wir würden 15% Provision zahlen. 15% von was? Na, ich denke, Sie haben gesagt, der Wert der im Safe Ihrer alten Firma lagernden edlen Steine beträgt circa 800.000 Pfund. Ja, das ist richtig. Na, dann wäre Ihre Provision 15% von 800.000 Pfund und das macht nach Meine Rechnung, Moment, das sind 120.000 Pfund, steuerfrei natürlich, aber minus 10% Vermittlungsgebühr. Ja, und worauf genau läuft Ihr Vorschlag hinaus, Mr. Merry? Aber Mr. Fletcher, mein lieber Mr. Fletcher, Sie sind doch ein intelligenter Kopf. Ich brauche es Ihnen doch wohl nicht vorzubuchstabieren. Ich hätte gern, dass Sie es mir vorbuchstabieren. Ja, schön. Ja, das können Sie haben. Aber erst möchte ich Ihnen noch demonstrieren, dass gefährlich leben muss, wer zu etwas kommen will. Jean, bitte sofort noch 2 Tassen Kaffee. Jetzt haben wir Sie überrumpelt. Beobachten Sie Ihr Gesicht, wenn sie hereinkommt. Also, ja, um auf die Diamanten und Brillanten zurückzukommen, die im Tresor Ihrer alten Firma ruhen, Mr. Fletcher, ist es meine feste Überzeugung, dass wir Sie dank Ihrer speziellen Kenntnisse ans Tageslicht fördern können. Also, stehlen? Jawohl, ja. Ich gebrauche anscheinend unsinnige viele Wörter, wo ein einziges genügen würde. Ja, herein, Jean. Ah, was für eine Wohltat, Ihr hold lächelndes Gesicht zu erblicken. Darf ich Sie daran erinnern, Mr. Merry, dass ich hier als Sekretärin beschäftigt bin und nicht als Serviererin? Bitte, dann stellen Sie den Kaffee einfach auf meinem Schreibtisch ab und kehren Sie unverzüglich zu Ihrem erwählten Beruf zurück. Nein, Miss. Würde es Ihnen etwas ausmachen, noch einen Moment zu bleiben? Wie? Ich hätte gerne einen Zeugen. Würden Sie in Gegenwart dieser jungen Dame den Vorschlag wiederholen, Mr. Merry, den Sie mir gerade gemacht haben? Also, wenn man Sie hört, Mr. Fletcher, könnte man annehmen, ich hätte Ihnen ein unanständiges Angebot gemacht. Ich habe Ihnen lediglich erklärt, dass Sie, wenn Sie uns behilflich sind, die Brillanten zu stehlen, eine Provision von 15% vom Erlös bekommen. Haben Sie das gehört, Miss? 15%? Bist du verrückt, Merry? Wir haben die ganze Arbeit und er soll 15% kassieren? Er ist eine Schlüsselfigur, Jane. Ohne seine Assistenz könnte das Unternehmen nicht stattfinden. 10% wären mehr als genug. Ach, also ich glaube, wir können großzügig sein. Es wird keiner zu kurz kommen. Hey, Sie wollen uns doch nicht verlassen, Mr. Fletcher. Ich wüsste nicht, was es noch zu sagen gäbe. Ja, Sie brauchen sich natürlich nicht sofort zu entschließen, aber für eine baldige Antwort wären wir dankbar. Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass ich zur Polizei gehe. Ja, also wenn Sie finden, das sei richtig und notwendig, dann lassen Sie sich nicht aufhalten. Nur würden Sie sich zum Narren machen und außerdem wertvolle Zeit von wertvollen Menschen verschwenden. Jean und ich sind geübte, meisterliche Lügner. Ja, im Übrigen können Sie auch gern von hier telefonieren und sich den Weg ersparen. Das werde ich auch tun. Ich möchte Sie nur bitten, den Apparat draußen zu benutzen. Du machst ihm bitte die Verbindung, Jean, und kommst dann mit deinem Block zurück, ja? Also bitte würden Sie freundlicherweise erst zum Empfang gehen und sich dort... Ach, Mr. Fletcher, Sie. Ja, wie geht es denn? Das ist der Mann, Sergeant. Okay, und den Rest überlassen Sie mir bitte. Sind Sie Mr. Merry, Sir? Jawohl, ja, das bin ich, aber... Ich bin Sergeant Harris, Kriminalpolizei. Kennen Sie diesen Herrn, Sir? Natürlich kennt er mich. Ja, natürlich kenne ich ihn. Er ist Fletcher, er hat uns um eine Stellenvermittlung ersucht. Ja, tut mir außerordentlich leid, Fletcher, aber wir haben immer noch nichts. Tja, Mr. Fletcher hat eine schwere Anschuldigung gegen Sie vorgebracht, Mr. Merry. Ah. Er hat erklärt, Sie hätten ihm vorgeschlagen, gemeinsam mit Ihnen einen Diebstahl zu begehen. Brillanten im Werte von ca. 800.000 Pfund. Aber Mr. Fletcher... Sie bestreiten die Behauptung, Sir? Allerdings, Inspektor. Sergeant, Sir. Ah ja, Sergeant, Verzeihung. Also ich werde davon Abstand nehmen, ihn wegen übler Nachrede zu verklagen. Er tut mir zu leid. Ja, es muss ja auch ein Schock sein, in diesen schwierigen Zeiten die Stellung zu verlieren. Wenn ich Ihnen irgendetwas zu bieten hätte, Mr. Fletcher, würde ich es tun, nach wie vor, aber... Aber dass Sie Ihren begreiflichen Ärger in dieser Weise auslassen, das hätte ich nicht... Nicht von Ihnen erwartet. Er lügt, Sergeant. Er hat mir diesen Vorschlag vor noch nicht einmal einer halben Stunde gemacht. Bitte, Mr. Fletcher, überlassen Sie mir das Gespräch. War dieser Herr heute Vormittag bei Ihnen, Sir? Ach, keine Rede. Er war zuletzt hier am... Ja, also, da muss ich meine Sekretärin fragen. Die kann das feststellen. Jean. Mein Gott, was ist denn nun schon wieder? Das war aber nicht nett gesagt, Jean. Noch dazu, wo ich Sie bitten muss, einen Augenblick zu mir zu kommen. Ist ein reizendes Mädchen, aber sagenhaft unhöflich. Ja, die Frage wird ja gleich geklärt sein. Ja, kommen Sie bitte rein, Jean. Das ist Inspektor Harris von der Kriminalpolizei. Sergeant. Ja. Ja, aber die Beförderung lässt bestimmt nicht mehr lange auf sich warten. Ich weiß nicht, Jean, ob Sie sich an den anderen Herrn erinnern, Mr. Fletcher. Oh ja, ich erinnere mich an ihn. Sie hat ja ein ausgezeichnetes Gedächtnis für Gesichter. Wann war Mr. Fletcher das letzte Mal hier, Jean? Ich müsste im Kalender nachsehen. Aber ich denke Ende letzter Woche. Donnerstag oder Freitag. Ganz recht. Jawohl, Donnerstag war es. Er hat eine Szene gemacht, weil wir immer noch nichts für ihn gefunden hatten. Ich war vorhin bei Ihnen. Heute, das wissen Sie. Also, Sie müssten mal ein paar Tage alles vergessen. Ins Grüne fahren oder so etwas. Da finden Sie nicht auch? Er lügt, Sergeant. Und Sie lügt. Das wird sich feststellen lassen, Sir. Könnte ich den Kalender einmal sehen, von dem Sie sprechen, Miss? Gern, ich hole ihn. Nein, nein, ist nicht nötig, Miss. Ich komme gleich mit. Ich möchte Sie selbst auch gern noch ein paar Dinge fragen. Tja, Mr. Fletcher. Das, was ich eben festgestellt habe, passt alles ganz und gar nicht zu Ihrer Geschichte. Sergeant, die lügen wie gedruckt. Das sagen Sie, Sir. Wollen Sie Ihre Anzeige weiterverfolgen? Scheint wenig Zweck zu haben, nicht wahr? Das zu sagen ist nicht an mir, Sir. Sie glauben mir nicht. Habe ich recht? Na schön, dann ziehe ich die Anzeige zurück. Es führt ja doch zu nichts. Ist das Ihr endgültiger Entschluss? Jawohl. Sollten Sie es sich aber anders überlegen, melden Sie sich bitte noch einmal. Ja, dann auf Wiedersehen, Sir. Ich würde es nicht so schwer nehmen an Ihrer Stelle. Ich bedanke mich für Ihre Mühe. Guten Tag, Sergeant. Herein. Ah, Sergeant Harris. Na, wo haben Sie Mr. Fletcher gelassen? Er ist gegangen, Sir. Er hat sich entschlossen, seine Anzeige fallen zu lassen. Ja gut, das ist vernünftig, sehr vernünftig. Du, ich habe übrigens gedacht, du kommst als Inspektor. Nein, nein, nein, Sergeant. Für sowas schickt die Polizei keinen Inspektor. Tja, also das ist dein Ressort, tut mir leid. Ich hätte beinahe Mist gemacht. Jedenfalls gute Arbeit, ausgezeichnet. Moment noch hier. Dein Geld. So, das sind 9 Pfund. Hey, wir haben gesagt 10. Minus meine 10% Vermittlungsgebühr. Hast du noch weitere Verwendung für mich? Im Moment nicht, aber halte dich bereit. Fletcher wird noch ein Ass. Glaubst du? Ich garantiere es. Ich würde ihn ja nicht aus den Augen lassen an deiner Stelle. Wenn er die Polizei von zu Hause aus anruft, könnte es unangenehm werden. Mein lieber Harris, dass du dir für lumpige 10 Pfund auch noch den Kopf für mich zerbrichst, wird nicht erwartet. Dafür kassiere ich ja 10%, dir das abzunehmen. Sei beruhigt. Es ist für alles gesorgt. Albert hält sein Telefon unter Kontrolle. Jetzt beginnt Phase 2 und in, na, sagen wir, spätestens einer Woche sehen wir ihn wieder mit dem Hut in der Hand. Tja, na, wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Ihr Frühstück ist fertig, Mr. Fletcher. Ich komme, ich komme. Guten Morgen, Mrs. Mac. Guten Morgen. Ach, ist das ein prächtiger Tag. Prächtig? Es gießt. Eben, eben. So erfrischend. Und der Kaffee duftet. Ach, was bin ich froh, dass Sie wieder wie früher sind. Sie haben mir allmählich wirklich Sorgen gemacht. Sie sind wie verwandelt, seit Sie die neue Stellung gefunden haben, Mr. Fletcher. Ich kann Ihnen auch gar nicht sagen, wie ich mich freue. Auf nächsten Montag, wenn es losgeht. Lassen Sie, ich gehe schon ran, Mrs. Mac. Ja, am Apparat. Oh, oh, guten Morgen, Mr. Davies. Wie bitte? Aber Sie hatten mir doch versprochen. Aber Sie haben mir doch gesagt, es ist sicher mit der Stellung. Ach so. Aha. Ja. Das habe ich beinahe erwartet. So, Ihr Toast. Na, was ist denn? Nun lassen Sie Ihren Kaffee nicht kalt werden. Ach, mir ist die Lust vergangen, Mrs. Mac. Dieser verdammte Regen. Morgen, Jean. Morgen. Das schüttet ja ganz schön heute. Nicht mehr lang und es schüttet auch hier drin. Schau dir den Fleck an der Decke an. Das ist doch kein Büro, das ist eine Bruchbude. Nur noch eine kleine Weile, Jean. Mr. Fletcher hat wohl noch nicht angerufen. Nein. Warum sollte er? Naja, ich habe ab und zu so merkwürdige Vorahnungen. Wetten, das ist er. Stellenvermittlung Express, guten Tag. Sekunde. Oh, stimmt, das ist er. Soll ich in dein Büro durchstellen? Nein. Ich spreche gleich hier mit ihm. Damit du mal hörst, wie man so etwas macht, ne? Hallo, Mr. Fletcher, was für eine erfreuliche Überraschung. Ach, Sie haben sich überlegt. Na, bestens, ganz recht. Ja, eben, ja. Ja, können Sie um 11 hier sein? Na, bestens, ich freue mich. Bis dann also. Wie hast du denn das gedreht? Ach, der arme Mensch hat eine schreckliche Enttäuschung erlitten. Man hat ihm einen Traumjob bei Fentons zu und heute Morgen wieder abgesagt. Da ist ja ein bisschen hässlich, sowas zu tun, aber so werden nun einmal große Dinge zum Reifen gebracht. Apropos, wir schulden Bill Davis im Personalbüro von Fentons 50 Pfund. Schicke sie ihm bar an seine Privatadresse. Minus 10% natürlich, ja? Ja, und dann hängst du dich ans Telefon und trommelst die anderen zusammen. Generalversammlung. Ah, herein, Mr. Fletcher. Setzen Sie sich und trinken Sie Ihren Kaffee. Können wir gleich zur Sache kommen? Je eher, desto lieber. Na schön. Schick die anderen herein, Jean, und komm selbst auch. Wer sind all diese Leute da draußen? Momento, Momento. Ja, nur hereinmarschiert und keine falsche Bescheidenheit. Ja. Sucht euch Sitzgelegenheiten, ja? Ja, gut. Einen Gentleman aus der Runde kennen Sie ja bereits, Mr. Fletcher. Sergeant Harris. Hallo, Sir. Ja, nicht nur Jean und ich haben Ihnen vorige Woche etwas vorgemacht, Mr. Fletcher. Auch unser Freund Harris, ehemaliger Kriminalpolizist. Er hat den Dienst vor einiger Zeit quittiert, weil er die Entlohnung nach Tarif seinen Talenten nicht angemessen fand. Bitte sich damit Zigaretten zu bedienen, ja? Ja, danke. Ja, und zum engeren Kreis der Firma gehören außerdem Bert Apsley, zu Ihrer Rechten. Tag, Mr. Fletcher. Ja, Bert ist im Fernmeldewesen tätig, einer der besten Telefontechniker der königlich-britischen Post. Oh. Wie aber seinen Vorgesetzten erfreulicherweise nur ungenügend bekannt. Ein unschätzbarer Freund und Kollege in diesem Kreis. Sehr schmeichelhaft. Ja, Jean, kennen Sie bereits? Ja, und damit wären wir bei Mike Edwards angelangt, hier neben mir. Freut mich, Mr. Fletcher. Hello. Ja, dem einzigen, na, wie soll ich sagen, Altgedienten unter uns. Mikes erwählte Karriere war von Anfang an die eines, Einbrechers. Jawohl, ja. Ja, das ist das Wort, das ich suchte. Nur wollte ich dir nicht so nahe treten, Mike. Oh. Naja, er ist ein Meister seines Faches, wenn auch nicht unverschont geblieben vom Künstlerpech. Aber das hat ihn zu unserem Vorteil zur Teamarbeit bekehrt. Jedenfalls arbeitet er jetzt in einer menschenfreundlichen Firma als Buchhalter und meidet strikt die schiefe Bahn. Du brauchst nicht rot zu werden, Mike. Ich spreche ja nur von deiner Tätigkeit als Buchhalter. Ja, Tausende von Pfund gehen jeden Tag durch meine Hände und nie fehlt ein Penny. Nicht jammern, Mike. Wir sorgen ja schließlich für Ausgleich. So, das wäre unser Club, Mr. Fletcher. Meine Stellenvermittlung Express vermittelt wertvolle Verbindungen und enttäuschte, manchmal wütende Entlassene verhelfen uns gar nicht selten auf Beteiligungsbasis zu wichtigen Informationen. Wenn wir, um auf den konkreten Fall zurückzukommen, diese Sache hier zu einem gedeihlichen Ende führen, haben wir allerdings ausgesorgt. Auf Sie, Mr. Fletcher, kommt es jetzt an. Machen Sie mit. Ich mache mit. Ausgezeichnet. Ja. Ich gratuliere zu diesem Entschluss. Bravo. Um was für ein Tresor handelt es sich, Mr. Fletcher? Es ist ein neuer, begehbarer Smith Wenning. Oh je. Da ist nichts zu knacken, zu perfekt. Okay. Müssen wir uns eben feinerer Mittel bedienen. Wie ist das Sicherungssystem? Er hat ein elektronisch gesteuertes Dreifachkombinationsschloss. Drei getrennt arbeitende, aber miteinander verzahnte Systeme, die in einer bestimmten Reihenfolge gefüttert werden müssen. Mhm. Erst wenn das erste soweit ist, funktioniert das zweite, etc. Aus Sicherheitsgründen weiß jeder der drei Direktoren nur seine eigene Formel, so dass der Tresor nur geöffnet werden kann, wenn alle drei Herren anwesend sind. Mhm. Ja, und wenn der allmächtige Diamantenbesitzer im Himmel einen von ihnen abberuft? Die Formen liegen unter Bankverschluss. Im Todesfall, aber nur dann, werden sie herausgegeben. Wissen Sie, auf welcher Bank? Die Banken, drei verschiedene. Ich weiß sie nicht, nein. Ah. Ja, also mit anderen Worten, wir werden uns die Kombination, um den Tresor zu öffnen, nicht verschaffen können. Naja, dann müssen wir uns eben die drei Direktoren verschaffen, auf dass sie uns den Tresor öffnen. Jawohl, das hat Logik. Sie wissen die Privatadressen, Mr. Fletcher? Ja, natürlich. Gut, holen wir es also nachts mit einem Schießeisen ab und stellen sie vor das Schloss. Nein. Also davon halte ich nicht viel. Wir sind zivilisierte Menschen. Ja, es hätte außerdem seine Gefahren. Wenn einer der drei falsch wählt, absichtlich, wird das ganze System blockiert. Das ist nämlich eine zusätzliche Sicherheitsvorrichtung bei den Typen. Was denn? Kein Zeitschloss? Nein, das gab's am alten Tresor, aber damit hatten wir dauernd Schwierigkeiten. Und wie sieht's mit der Alarmanlage aus? Die ist an die innere Tür angeschlossen. Oh. Innere Tür? Eine weitere Raffinesse, ja. Man schaltet die Anlage ein, bevor die äußere Tür verschlossen wird. Sie hat auch eine direkte Leitung zur Polizei. Oh, wie ärgerlich. Ja, hat irgendeine Chance, dass jemand vergisst, sie einzuschalten? Nein. Wenn die äußere Tür verschlossen wird und die Alarmanlage ist nicht eingeschaltet, ertönt automatisch ein Signal. Aber, ja, aber es muss doch möglich sein, sie auszuschalten. Ich meine, wenn morgens das Zeug herausgeholt wird zum Beispiel. Es gibt natürlich einen versteckten Schalter innerhalb des Hauptraumes. Ja, und Sie wissen, wo der ist? Ja. Na also. Sie sind ein ausgesprochener Gewinn für unser Team, Mr. Fletcher. Meine Herren, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. So, ja, und nun die geschäftliche Seite. Ihr alle bekommt gleiche Anteile, jeder 15% vom Gesamtergebnis. Ich als Boss des Unternehmens eine Kleinigkeit mehr, 25. Ja, und dann, wie immer, von jedem von euch 10% Provision. Ihr habt ja alle die Vordrucke unterschrieben. Ja, das haben wir. Ja, für die laufenden Unkosten, das wisst ihr doch. So, und jetzt mein Plan. Das Problem ist, die drei Figuren dazu zu bringen, dass sie freiwillig in dunkler Nacht zu ihrer Wirkungsstätte eilen und uns den Tresor aufschließen. Du hast gesagt, dass du dir eine Polizeiuniform verschaffen kannst, Harris. Ja. Ja, und dein Auto dürfte sich ja entsprechend anpassen lassen. Hm. Also, Mr. Fletcher, ich glaube, Ihre drei Direktoren werden eines Nachts von der Polizei aus ihren Betten geholt werden. Sie würden nicht kommen. Natürlich nicht. Ui. Habe ich etwas vergessen? Ja, hast du. Nämlich, dass deine Idee nicht neu ist. So wenig neu, dass die Polizei, wenn es sich irgendwo um größere Summen handelt, mit den Schlüsselbewahrern spezielle Vereinbarungen trifft. Mit Banken zum Beispiel. Und zwar? Verständigung per Codewort. Ja. Wenn irgendwas los ist und Sie brauchen den Schlüsselbewahrer, rufen Sie an. Und um zu zeigen, dass der Anruf authentisch ist, benutzen Sie ein vorher vereinbartes Codewort, sagen wir Monarch. Sie rufen an, sagen Monarch, nur das eine Wort und legen wieder auf. Woraufhin der Betreffende bei der Polizei zurückruft und mitteilt, dass er einen Monarch-Anruf hatte. Stimmt's, Sir? Sagen Sie dann, wenn's stimmt. Das waren wir, bitte kommen Sie in die Firma. Leider genial. Und idiotensicher. Irrtum, Harris. Wenn es um 800.000 Pfund geht, gibt es nichts Idiotensicheres. Kann man Leitungen so anzapfen, Bert, dass Anrufe umgelenkt werden? Kinderspiel. Ja, das wäre eine Hürde. Und was ist das Codewort, Mr. Fletcher? Ich weiß nur, was es zuletzt war, aber es wird jede Woche gewechselt. Na dann, gute Nacht. Nur Geduld, Mike. Wenn es jede Woche gewechselt wird, muss es ja eine Liste geben. Habe ich recht, Mr. Fletcher? Ja, die hat die Polizei. Und die Kopie wird im Schreibtisch bei Mr. Bradley verwahrt, der jeweils seine Mitdirektoren verständigt. Wie bitte? Einfach so in einem gewöhnlichen Büroschreibtisch mit Holzschubladen und Schlössern, die man praktisch mit einer Heftklammer aufbekommt? Ja, ein normaler Büroschreibtisch. Oder sagen Sie mir, wo ich den Schreibtisch finde und morgen früh bringe ich euch die Kopie der Kopie. Bitte. Und schon strahlt er wieder unser Mike. Also, Mr. Fletcher, sagen Sie ihm, was er wissen muss, ne? Selbstverständlich. Na bitte, Herrschaften, kommen wir nicht ausgezeichnet voran? Ja, dann hätten wir noch einen Punkt auf der heutigen Tagesordnung. Wann soll die Sache laufen? Na, ich denke... Dann wollen wir sagen, morgen, Freitag, einverstanden? Gut, ja. Einverstanden. Ja. Bestens. Hey, was ist denn? Was ist? Ja, schon gut, schon gut. Das Telefon. Um 3 Uhr nachts? Wer ruft uns denn um die Zeit an? Das wird sich gleich herausstellen. Hallo? Reintochter. Reintochter. Reintochter? Reintochter. Mein Gott, das Codewort. Ich muss sofort ins Geschäft. Muss was passiert sein. Ein Einbruch? Was weiß ich denn, Herrgott, nochmal. Wen rufst du denn an? Die Polizei, Kontrollanruf. Polizeirevier Lenken? Hier, Hicks, von der Diamantenimport. Haben Sie mich gerade angerufen? Ja, Mr. Hicks. Codewort Reintochter. Wir haben Meldung von einem Einbruch bei Ihnen. Einzelheiten liegen noch nicht vor, aber wenn Sie bitte gleich zur Firma fahren würden. Inspektor Mason leitet den Einsatz dort. Inspektor Mason. Gut, ich komme sofort. Er kommt. Gut. Und jetzt der nächsten Bert. Jordan. Ja. Ach, verflucht ist das kalt in dem Loch hier unten. Denk an das Geld, Bert, dann wird dir gleich warm ums Herz. Du hast recht. Psst. Reintochter. Reintochter. Jawohl. Nur schnell soll er machen, wir sind schon im Verzug. Und noch immer kein Herr ist mit Polizeiwagen. Gleich wird Hicks da sein. Polizeirevier Lenken. Ja, Mr. Jordan, der Anruf kommt von uns. Codewort Reintochter. Wir haben Meldung von einem Einbruch in Ihrer Firma. Wenn Sie bitte gleich kommen würden. Inspektor Mason leitet den Einsatz dort. Ja. Inspektor, dass ich nicht lache. Psst. Bert hat Jordan aber parat. Na, wie mache ich mich als Kriminalinspektor? Na ja, ohne Schnurrbart. Ein Polizeiwagen. Na, endlich. Das ist nicht Herr Riss. Ein echter. Was? Los, rasch, alle dort in die Einfahrt. Du bleibst unten in deinem Loch, Bert. Lass hier rein. Sie halten. Psst. Das ist eine Nachtpatrouille. Aber die müsste doch längst durch sein. Aber Sie haben die Zeitangaben gemacht, Mr. Fletcher. Aber die sind eine geschlagene Stunde später hier als sonst. Und wie lange dauert das? Nur 1-2 Minuten. Oh, wenn das bloß gut geht. Herr Bert scheint irgendetwas zu wollen. Da kommt noch ein Auto. Bestimmt dieser Hicks. Na Gott sei Dank, die hauen ab. Jetzt. Los, jetzt aber schnell. Ja, das ist Hicks. Er muss aus dem Bett direkt in den Wagen gesprungen sein. Bert? Ja. Bert, jetzt Bradley. Aber rasch. Bin ja schon dabei. Ich halte Hicks inzwischen hin. Mr. Hicks? Ja? Kriminalinspektor Mason, Sir. Ja, Sie sind mir genannt worden. Was ist los hier? Sind die anderen Herren schon da? Sind der Erste, Sir. Die beiden anderen Herren sind unterwegs. Tja, und die Lage ist, wir vermuten, dass der Bursche sich im Tresorraum aufhält. Ach. Auf jeden Fall haben wir das Gebäude umstellt. Einer Ihrer Wagen scheint eben abgefahren zu sein. Ja, Sir. Ich lasse Verstärkung holen. Sobald ihr hier ist und wir den Mann gefasst haben, werde ich Sie und die anderen Herren bitten, mit uns den Tresor zu überprüfen. Gewiss. Aber inzwischen wollen wir möglichst wenig Aufsehen erregen. Parken Sie bitte da vorne um die Ecke und warten Sie dort. Aber bitte ohne Standlicht. Ja. Ich verständige Sie sofort, wenn wir Sie brauchen. Und wären Sie so freundlich. Ausschau zu halten nach Mr. Jordan und Mr. Bradley. Und Ihnen auch Bescheid sagen. Ich kann jetzt hier nicht weg. Natürlich. Ah, das wird Mr. Jordan sein. Ich darf ihn also Ihnen überlassen. Ja, ja, gut. Danke, Sir. Was ist denn los, Bert? Er kann Bradley nicht erreichen. Na, wieso denn? Wir haben uns doch vergewissert, dass alle drei zu Hause sind. Guck mal! Die Achtung. Polizei! Ja, ich komm ja schon, Liebling. Also, Bert, was ist denn? Ah, ich versuch's nochmal. Nichts. Der Anschluss muss gestört sein. Na, dann können wir einpacken. Ruhe, Ruhe. Zwei haben wir ja schon hier. Also, nichts zu machen, Bert? Nein, nichts zu machen. Tja. Wenn also Hicks und Jordan da vorne schon geduldig darauf warten, ausgeraubt zu werden, dann ist es wohl höflicher, wir machen uns ans Werk. Weil ehe sie sich entschließen, wieder schlafen zu gehen. Ein Polizeiwagen! Ja, Ja, aber diesmal der unsere. Verspätet. Kannst sie ändern. Waren zu viele Kollegen unterwegs. Sag mal, Harris, was macht die Polizei, wenn sie einen Schlüsselinhaber telefonisch nicht erreichen kann? Ja, fährt hin und holt ihn. Eben, ja. Und das tun wir auch. Hast du die zweite Uniform dabei? Ja, auf dem Rücksitz. Dann fährst du mit, Mike. Los, beeilt euch. Ja. Klopft nochmal, Harris. Da müsste uns doch links jemand gehört haben. Also, wenn ich schlafe, kann man auch Kanonen abschießen neben mir. Ah, da wird Licht gemacht. Wer ist da? Polizei, Mr. Bradley. Einen Augenblick. Bleiben Sie im Licht, wo ich Sie sehen kann. Ich hoffe, Sie haben einen Waffenschein für diese Pistole, Mr. Bradley. Sie wissen ja wohl, wie viel Uhr es ist. Allerdings, Sir, tut uns leid, Sie zu stören, aber in Ihrer Firma wurde eingebrochen und wir bitten Sie, sofort mitzukommen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Warum haben Sie sich nicht an das vereinbarte Verfahren gehalten? Weil Ihr Telefon gestört ist, Sir. Was ist das Codewort? Reintochter. Na, dann verzeihen Sie. Warten Sie einen Moment. Ich ziehe mir noch rasch etwas über. So, meine Herren. Was soll denn das, Inspektor? Wir stehen jetzt hier seit einer halben Stunde herum. Ja, das tut mir sehr leid, aber ich hatte Ihnen ja gesagt, Mr. Bradleys Telefonanschluss sei gestört. Wir mussten ihn holen. Haben Sie denn genügend Leute um das Gebäude postiert? Ich höre und sehe nichts. Sie können ganz beruhigt sein. Alle kritischen Punkte sind besetzt. Inspektor! Ja, was gibt's, Constable? Wir vermuten, er ist abgehauen, Sir. Was? Er muss etwas gemerkt und irgendein Schlupfloch im Hintergebäude gefunden haben. Na, da kann der Sergeant aber was erleben. Er lässt bereits alles absuchen, Sir. So, lässt er. Und noch etwas, Sir. Durchsage vom Revier. Die Alarmanlage ist in Tätigkeit. Das wird ja immer besser. Das bedeutet, dass es dem Gangster gelungen ist, die innere Tresortür zu öffnen. Nur keine Aufregung, meine Herren. Kommen Sie, wir gehen hinein. Sagen Sie dem Sergeant Bescheid. Jawohl, Sir. Die Alarmanlage. Aber die äußere Tür ist genau, wie wir sie verlassen haben. Sieht nicht aus, als ob sie gewaltsam geöffnet worden wäre. Dann kann nur an der inneren Tür etwas nicht stimmen. Irgendein Fehler? Machen wir auf und sehen wir nach. Das würde ich auch empfehlen. Was immer die Ursache sein mag, es gibt ja auch pausenlos auf dem Reviersignal. Also dann, Jordan. Hicks. Und jetzt ich. Würden Sie das Rad drehen, Jordan? Sehr merkwürdig. Was? Die Alarmsignale kommen gar nicht von hier. Sehr richtig, Mr. Bradley. Sie kommen von draußen. Stell das Band ab. Mach ich. Was zum Teufel? Made in Japan. Erstaunlich kleine Dinge. War doch sehr überzeugend, nicht wahr? Und jetzt nehmen Sie bitte alle drei schön die Hände hoch und stellen sich dort mit dem Gesicht zur Wand. Jawohl, ja. So ist es gut. Jetzt wird die echte Alarmanlage abgestellt. Nicht damit es ein großes Gepfeife gibt, wenn wir die innere Tür öffnen. Findest du es? Ja. Geschafft. Und jetzt, Harris, hinein mit dir, mein Junge, und in die Aktentasche mit dem Diamantensägen. Davon kommen werden Sie nicht, das wissen Sie. Oh, das hoffe ich aber doch, Mr. Bradley. Nach all der Mühe, die wir uns gemacht haben. Ist die Mappe groß genug für all die schönen Steinchen? Reicht gerade. So, erledigt. Ausgezeichnet. Komm jetzt heraus. Und die Herren bemühen sich bitte hinein. Sie haben doch nicht etwa vor, uns hier einzuschließen. Aber sicher, Mr. Hicks. Wir wollen doch einen schönen Vorsprung haben. Wir werden ersticken. Nichts werden Sie. Genügend Luft. Also bitte. Nein! Sie werden da drin länger leben als hier draußen mit einer Kugel im Bauch, Mr. Jordan. So, und keine Sorge, in ein paar Stunden rufen wir die Polizei an, dass sie sie herausholen soll. Sie werden die echten Kollegen erkennen. sehen genauso aus wie wir, nur werden sie in größerer Anzahl auftreten. Das ist ein Anblick, was? Brillanten im Wert von 800.000 Pfund. Wie der Dichter sagt, eine immerwährende Freude. Wenn wir die Dingerchen erst einmal zu Bargeld gemacht haben. Weg damit! Wer ist da? Ich bin's, Jean. Mach auf, Mike. Nein? Er ist nicht mehr da. Er hat mitten in der Nacht seine Sachen gepackt und ist ausgezogen. Seine Wirtin hat keine Ahnung, wohin. Von wem ist denn die Rede? Von Mr. Fletcher. Ob sie ihn geschnappt haben? Dass ich nicht lache. Kalte Füße wird er bekommen haben. Abgesetzt hat er sich. Er war ja gestern schon das reinste Nervenbündel. Ja. Was machen wir da mit seinem Anteil? Tja, wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss sehen, was übrig. Bevor hier das allgemeine Lippenlecken beginnt, möchte ich sagen, dass ich andere zu behandeln pflege, wie ich von Ihnen behandelt zu werden wünsche. Wir werden Fletchers Anteil zur Seite legen. Das hier ist glitzernder Kohlenstoff im Wert von 750.000 Pfund. Das müsste für alle reichen. Also, Freunde, so früh am Tag es auch noch sein mag, eine kleine Feier erscheint mir angebracht. Im Eisschrank steht eine Flasche Champagner. Meine liebe Jean, bitte. Ja? Mike, würdest du die Gläser bringen? Ja, natürlich. 800.000 Pfund. Das ist dann. Wer ist da? Sully. Sully Goldberg. In Ordnung, kann reinkommen. Ich will ihm ein paar Steinchen zuschanzen, damit wir fürs Erste flüssig sind. Schönen guten Morgen, Mr. Goldberg. Morgen. Eine Feier? Aus gutem Grund. Darf ich Ihnen ein Glas anbieten? Nein, danke. So früh trinke ich nie. Schade. Haben Sie sich reichlich mit Bargeld ausgestattet? Lassen Sie mich erst mal die Ware sehen. Ja? Aber bitte sehr, Mr. Goldberg. Na? Beachtlich, nicht wahr? Ja. Oh ja, durchaus beachtlich, sehr beachtlich. Von echten kaum zu unterscheiden. Wie bitte? Na, hervorragende Imitation. Hervorragend. Also wenn das mein Sektor wäre, was aber nicht der Fall ist, würde ich sofort zugreifen. 300-400 Pfund dürften ohne weiteres dafür zu kriegen sein. Naja, vielleicht etwas gut geschätzt. Ich fürchte, da hat sie jemand an der Nase herumgeführt, meine Herren. Sagen Sie halt, Fletcher. Halt. Danke, Mr. Bradley. Also dann, ein Prosit auf unseren Erfolg. Prosit, Mr. Bradley. Sehen Sie? Es war doch ein wenig Geduld nötig, bis ich die richtigen Leute aufgetrieben hatte. Beziehungsweise Sie mich. Aber es funktionierte prächtig. Und keiner meiner Kollegen hat etwas von der Auswechslung der Steine gemerkt am Abend zuvor. So, und da die Versicherung inzwischen den Schaden in voller Höhe anerkannt hat, kann ich auch von meiner Seite unsere Vereinbarung einlösen, mein lieber Fletcher. Hier ist der Schein zu dem Schließfach. Sie finden darin 200.000 Pfund in bar. Sozusagen als Ausgleich für eine ungerechte Entlassung. Bei der Sie übrigens hervorragende schauspielerische Fähigkeiten gezeigt haben. Freut mich, dass Sie zufrieden waren, Mr. Bradley. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt. Ich habe eine größere Reise vor. Aber ich kann mir nicht helfen. Dieser Mary mit seinem Club tut mir doch ein wenig leid. So viel Mühe für nichts. Nicht einmal seine 10% Provision kann er kassieren. Ich glaube, um den brauchen Sie sich keine Sorge zu machen. So wie Sie ihn mir beschrieben haben, kommt er bestimmt schnell wieder auf neue Ideen. Was, nach 16 Jahren treuer Dienst, da hat die Bank von England Sie an die Luft gesetzt, Mr. Robson? Na, das ist schrecklich, ganz schrecklich, aber verzweifeln Sie nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich etwas für Sie tun kann. Auf Provisionsbasis. Möchten Sie einen Kaffee? Übrigens, sagen Sie, Mr. Robson, wie viel Geld verwahren Sie in der Bank von England? Ich meine, grob geschätzt. Auf Provisionsbasis hieß dieser Krimi von Rodney David Wingfield. Mit Herbert Köfer, Werner Dissel, Joachim Tomaszewski, Hans Knötsch, Hans-Joachim Hanisch, Gerd Ehlers, Gisela Morgen, Doris Abesser, Carola Braunbock und Horst Schäfer. Übersetzung aus dem Englischen Clemens Badenberg. Regie Helmut Helstorff. Produktion Rundfunk der DDR. 1976.